Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf den drei fröhlichen Kurzwellen 6070, 6055 und 9670 kHz für europäische Zielgebiete. Schalten Sie ein und prüfen Sie die besten Empfangsfrequenz für Ihren Standort. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang. Hallo, liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde, wie immer ganz herzlich willkommen zu Radio DARC, dem wöchentlichen DX-Magazin des Deutschen Amateur-Radioclubs. Die heutige Sendung trägt die Nummer 446. Ich bin Cody Farrin und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Auch heute hören Sie wieder einen Beitrag zum 100. Geburtstag des Rundfunks, den wir in diesem Jahr feiern. Am 29. Oktober des Jahres 1923 startete in Berlin die erste regelmäßige Aussendung von Radiosendungen. Welche Probleme das Satelliteninternet Starlink verursacht, darüber wird Eva Maria in ihrem Technikbeitrag referieren. Ja, der Sommer 2023 setzt langsam aber sicher zu seinem Landeanflug an. Daher hören wir nochmal einen tollen Sommerhit aus längst vergangenen Zeiten. Und zwar Mungo Jerry mit In the Summertime. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. Sea. We're always happy, lives we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da da, da da da da da, da da da da da da. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. But we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, the life we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Neue Betrugsmasche im Internet. Neue Landeserstverbindung auf Ultramikrowelle gelungen. Weinheimer UKW-Tagung vom 8. bis 10. September und Landesarchiv des Saarlandes übernimmt QSL-Sammlung. Derzeit gibt es eine neue Betrugsmasche, berichtet Radio DARC-Mitarbeiter Nico Kutzner, Delta Oscar 0 Kilo Fox Golf. Die Betrüger benutzen diesmal bekannte Firmennamen wie Lidl, Kaufland, DM sowie t-online.de. In einer E-Mail wird dem Nutzer mitgeteilt, er hätte bekannte Produkte der Unternehmen erworben. Weiter heißt es in der betrügerischen E-Mail, beeil dich, die Anzahl der zu gewinnenden Preise ist begrenzt. Jetzt bestätigen. Es dauert nur eine Minute, bis Sie diesen fantastischen Preis erhalten. Des Weiteren wird der Nutzer darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit gibt, sich von dem Gewinnspiel abzumelden, indem ein Link angeklickt werden soll. Falls Sie so eine E-Mail erhalten, am besten keine Links anklicken und sofort löschen. Am 10. August gelangen Michael Kuhne, Delta Bravo 6 November Tango, und seinem Sohn Matthias, Delta Kilo 5 November Juliet, vier neue Landeserstverbindungen auf den Ultramikrowellenbändern 122 GHz, 134 GHz und 241 GHz sowie im 660 Nanometerband. Letzteres wird auch als Licht oder Laser bezeichnet. Mit dabei war Norbert, Delta Lima 4, Delta Tango Uniform. Der Dresdner Funkamateur kennt die Gegend in der Nähe von Görlitz gut und so fand sich schnell eine geeignete Strecke ins benachbarte Polen. Michael, Delta Bravo 6 November Tango, war auf deutscher Seite unweit von Jauernick-Buschbach. Matthias und Norbert fuhren in die Nähe der polnischen Ortschaft Osik-Luzicki. Die kurze Entfernung von 6,976 Kilometern wurde ausgewählt, um bei einem Tagesausflug schnell und wetterunabhängig die Verbindungen sicher ins Logbuch zu bringen. Da gutes Wetter herrschte, konnten alle Verbindungen mit 5,9 plus bestätigt werden. Teilweise auch mit offenem Hohlleiter, also nur mit dem Feed in der Hand, ohne Spiegel. Die überbrückten 6,9 Kilometer sind zwar keine spektakuläre Entfernung, aber dennoch ist es beeindruckend, diese Feldstärken auf den hohen Frequenzen live zu erleben, freute sich Delta Bravo 6 November Tango über das Ergebnis. Und, kaum zu glauben, es waren die ersten Amateurfunkverbindungen auf diesen sehr hohen Mikrowellenbändern zwischen Deutschland und Polen. Auch der Laser war, trotz Sonnenscheins tagsüber, noch sehr gut mit bloßem Auge erkennbar. Mehr zum Projekt können Sie nachlesen unter deltakilo5novemberjuliet.de. Vom 8. bis 10. September 2023 lädt der Funkamateurclub Weinheim e.V. wieder zu seiner inzwischen 68. UKW-Tagung nach Weinheim an der Bergstraße ein. Das Programm ist wie gewohnt überaus vielfältig. Los geht es am Freitag mit dem Hamfest am Clubhaus Delta Lima 0 Whisky Hotel. Hier treffen sich die Funkfreunde um das Lagerfeuer. Dazu gibt es die passenden Leckereien. Der Samstag ist geprägt von Vorträgen, einer Ausstellung und dem Funkflohmarkt auf dem Tagungsgelände an und in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule am Multring 76 bis 78 in 69469 Weinheim. Unter den über 20 Vorträgen finden sich so spannende Themen wie Notstrom und Solarversorgung von Standorten, Mike 0 Uniform Kilo India Rockall D-Expedition oder Was ist eigentlich KI und was kommt nach dem Hype? Das Tagungsgelände ist für Besucher ab 6.30 Uhr zugänglich. Das Schulgebäude für die Ausstellung und der Vortragsbereich mit der Mensa öffnen ab 8 Uhr. Die Tore für die Besucher, Eröffnung der Tagung und Beginn der Vorträge ist um 9.15 Uhr. Zwischen dem Clubgelände und dem Tagungsort verkehrt ein Shuttlebus. Am Sonntag endet die UKW-Tagung mit einem Frühstück ab 10 Uhr am Clubhaus und der Tagungsnachlese mit Kofferraumflohmarkt auf der Campingwiese. Für den Zutritt zum Tagungsgelände wird ein Kostenbeitrag von 10 Euro erhoben. Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Mehr Informationen unter ukw-tagung.org. Der DARC-Distrikt Saarland und das Landesarchiv des Saarlandes haben eine Übereinkunft getroffen. Demzufolge wird die QSL-Kartensammlung Saar des verstorbenen Leo Jung, Delta Hotel 4 India Alpha Bravo, in das Landesarchiv des Saarlandes überführt. Dieses Archiv verwahrt Geschichtsquellen der Region und macht sie historisch Interessierten zugänglich. Nun werden Dokumente über 100 Jahre Amateurfunkgeschichte im Saarland dauerhaft bewahrt. Vor mehr als 100 Jahren begannen die ersten Funkamateure im vom Deutschen Reich von 1920 bis 1935 abgetrennten Saargebiet mit ihren Versuchssendungen. Julius Krohn, Echo Kilo 4, Sierra Alpha Romeo. Rudolf Bluel, Echo Zulu 4, Sierra Alpha Bravo. Werner Rummel, Echo Zulu 4, Sierra Romeo Delta. Alfredo Della Bona, Tango Sierra 4, Sierra Alpha Charlie und weitere waren die Funkpioniere dieser Zeit. Für den 1.12.1923 lud man zur Gründung eines Saar-Radioclubs in Saarbrücken ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren alle Radioclubs verboten. Bereits 1946 genehmigten die Alliierten in den bundesdeutschen Westzonen wieder Amateurfunkvereine. Die Saarländer mussten aber etwas länger warten. Erst am 10.10.1952 war Amateurfunk auch dort wieder zugelassen. 9 Sierra 4 war der offizielle und weltweit gültige Landeskenner für das teilautonome Saarland und es galt damals auch als eigenes DXCC-Gebiet. Da es im Saarland nur wenige Funkamateure gab, waren Funkverbindungen dorthin sehr begehrt. Jeder wollte möglichst viele und besonders auch seltene, weil kleine Länder arbeiten. Die letzte vorliegende Saar-Rufzeichenliste weist Ende 1956 noch 62 Rufzeichen von 9 Sierra 4 Alpha Bravo bis 9 Sierra 4 Delta Whiskey aus. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Ja, ein historisches Erbe ist nicht nur die QSL-Sammlung aus dem Saarland, sondern auch eine melancholische Ballade aus der Hand von Pete Seeger aus dem Jahre 1959. Aber erst im Jahr 1965 wurde er weltbekannt und zwar in einer Interpretation der amerikanischen Folkrock-Band The Byrds. Vielleicht dämmert es Ihnen nun, die Rede ist von Turn, Turn, Turn. Eine ganz besondere Version dieses Titels haben wir nun für Sie aufliegen und zwar ein Live-Konzertmitschnitt aus dem Jahre 1968. Er stammt von ESC-Gewinnerin Mary Hopkin. To everything turn, turn, turn. To kill, a time to heal. 100 Jahre Rundfunk in Deutschland. Meilenstein der Technik. Der Rundfunk wird genau 100 Jahre alt. Am 29. Oktober 1923 starteten im Berliner Foxhaus die ersten regelmäßigen Radiosendungen in Deutschland. Was damals eher bescheiden begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem ganzen Medienzweig ausgebreitet. Das Radio krempelt das Leben der Menschen gewaltig um. Es war eine technische Revolution. Wir haben im Laufe dieses Jahres in einer Beitragsreihe immer wieder einige Schlaglichter auf die Geschichte des Rundfunks geworfen. Aber was hat ausgerechnet eine Sparkasse im beschaulichen Städtchen Waldkirch im Schwarzwald dazu bewogen, dieses runde Jubiläum mit einer Ausstellung historischer Radios zu feiern? Jürgen Seemann, Regionaldirektor der dortigen Sparkasse, erklärte das unserem Reporter Horst Garbe, Delta Kilo 3 Golf Victor, so. Wir als Sparkasse. Insofern ganz einfach, weil wir in unserem Förderauftrag natürlich auch drin haben, dass wir Engagement zeigen für kulturelle, soziale, kirchliche Zwecke und da natürlich immer auch präsent sein wollen. Also wenn man die alten Geräte hier sieht, wobei ich das ein oder andere Gerät selbst sogar noch kenne als Kind, wenn man dann diese Geräte sieht, dann erinnert man sich wieder an die alten Zeiten, also bei der Oma war und dort Radio gehört hat. Genauso so ist es mir gegangen. Bürgermeister freute sich, die Gerätepräsentatoren der Ausstellung, Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter des Waldkircher Global Players SIG Sensor Intelligence begrüßen zu können, ohne die die Ausstellung erst gar nicht möglich geworden wäre. Es sind dies Frank Blöbaum, Martin Geiler, Heinrich Hippenmeier, Volker Reiche und Hartmut Knappe. Letztgenannter, der Initiator der Ausstellung, führte die Gäste mit sichtlicher Freude und mit detaillierten fachkundigen Erklärungen zu den verschiedenen Exponaten durch die Ausstellung. Es sind Rundfunkgeräte, angefangen von 1924, 1926, 1930 ist ein Gerät, 1932, 38 und so geht es weiter. Bis heute sind hier Geräte ausgestellt. Waren Sie als, ich sag mal, ein bisschen flapsig kleiner Spund schon jemand, der an Papas Röhrengeräten die Röhrchen ausgebaut hat, rumgedreht hat? Nein, mein Vater hat mich unterstützt, weil ich nämlich schon früh angefangen habe zu basteln und in Nauen groß geworden bin. Das heißt, Sie kommen eigentlich aus der radiohistorischen Gegend Deutschlands? Ja, da die Russen diese Funkstation nach 45 demontiert haben, haben wir als Buben mit 10, 12 war das eine Entdeckungsreise, dort durch die alten, ausgeschlachteten Häuser zu ziehen und zu gucken, was noch übrig geblieben ist und ziert worden. Was haben Sie denn da erlebt in den alten Gebäuden des Radios sozusagen? Nichts, es war alles demontiert, außer ein Funkturm, der stand noch mit 50 Metern. Und da sind wir als 12-Jährige gerne raufgelaufen, raufgeklettert. Wie sind Sie denn an diese tolle Sammlung gekommen? Wie viele Geräte umfasst das denn? Meine Geräte, also Sammlung umfasst circa 50 Geräte. Jetzt haben Sie mit mehreren Kollegen zusammen hier oder Bekannten, Sie sind alle Radiosammler und Interessierte, diese Ausstellung initiiert. Insgesamt, aus welchem Fundus schöpft man denn da? Wir haben hier aus dem Fundus von circa 150 Geräten bis 200 Geräten hier geschöpft, indem wir dies hier zusammengestellt haben. Sind Sie rumgelaufen, wie ich früher auch mal, und habe Sachen gesammelt vom Sperrmüll? Oder wie kommt man an solche Exponate, die dann ja, wie ich das hier sehe, in wirklich toller Arbeit wieder hergestellt werden? Durch reinem Zufall. Oftmals bin ich an Geräte gekommen, durch reinem Zufall. Einmal den Nora 3WL, den habe ich unter einer Treppe liegen sehen und einkassiert. Und da habe ich gesagt, ja, den nimmst du mit. Das war Sperrmüll gewesen und sollte abtransportiert werden. Oder mein Schwager hat mir eines Tages ein Gerät zum Geburtstag gebracht. Oder. Und ein Herr in Denzlingen hat eine Sammlung gehabt vor 5 Jahren, 10 Jahren von ca. 2000 Geräten unter seiner Kegelbahn. Dem habe ich die Geräte alle abfotografiert und dokumentiert und erhielt dann als Dankeschön einige Geräte. Hartmut Knappe selbst ist eigentlich auch ein rundfunktechnisches Museum. Gott sei Dank aber nicht nur eines zum Anschauen, sondern ein sehr lebendiges, das einen mitreißt bei seinen faszinierenden Erzählungen aus der guten alten Radiozeit. Ich habe nach dem Studium bei der Firma Saber Rundfunkgeräte entwickelt und war dort bis 1965. Angefangen habe ich in der Formgestaltung, Truhen entworfen, Geräte, Gehäusegeräte, Fernsehtruhen und. Und danach bin ich ins Rundfunklabor gegangen und habe dort die Geräte von der Sabine bis zum Freudenstadt entwickelt und betreut. Und dazu noch danach den Trans-Europa und den Saber Studio Stereo 2. Das erste Rundfunkgerät der Firma Saber in volltransistorisiert. Sie sind auch Radiogeschichte. Das bin ich, da mein erstes Rundfunkgerät, ich bin 37 geboren und 1948, 49, man rechnet sich aus, wie alt ich war, habe ich das erste Rundfunkgerät gebaut, weil mein Vater sagte, geh mal dahin. Der hat da so Röhren zu liegen und du hast doch immer Interesse an so Bastelzeug. Und hab dann den Korb alles einkassiert, was dort war, und bin zu einem Rundfunkgeschäft hingegangen, hab denen das hingelegt, hab gesagt, kann ich da ein Radio draus bauen? Da hat er geguckt, wo hast denn das her? Hab ich gesagt, na, von da nebenan, drei Häuser weiter. Und schon hat er mir einen Schaltplan aufgezeichnet und gesagt, aber bevor du das Ding in Betrieb nimmst, kommst du hierher, ich möchte gucken, ob du alles richtig gemacht hast. Tolle Geschichte, aber die Geschichte wird ja hier gezeigt. Was sind so die Höhepunkte? Wir haben ja bekannte Namen hier auch. Der Höhepunkt ist also der Nora, da vorne von 1930, weil es Sonnenblumenradio heißt. Dann das Gerät, was ein Replika ist von Hut. Dieses Gerät gibt es nur einmal und ich besitze eine dieser Dokumentationen über dieses Gerät zum in dreidimensional dargestellt Weise zum Nachbau, maßstabsgetreu. Und diesbezüglich habe ich es mal mit den Lehrlingen der Firma SICK fertiggebracht, das nachzubauen. In dreifacher Ausführung ist das Gerät nachgebaut worden. Dann kommen die Philips-Geräte und hier auch die Saber. Der Meersburg ist eins der beliebtesten Geräte, die heute auf dem Markt zu einem hohen Preis nur verkauft werden. Eins bleibt natürlich zum Schluss noch eine Frage. Wenn man so verliebt in die Radiowelt ist, ist der Mann überhaupt verheiratet? Der ist verheiratet, aber seine Frau muss viel Geduld haben mit ihm. Also sagen wir es höflich. Gibt es eine doppelte Liebe, die Frau und die Radios. D-A-R-C Radio, your favorite station. So ein Ra, so ein Ra, so ein Radio, mein Kind. Macht ein Gra, macht ein Gra, macht ein Krach, das ist bestimmt. Und die Leu, und die Leu, und die Leu kriegen nimmer Gnur. Und die Mu, und die Mu, und die Mu, sie spielt dazu. Mit meinem alten Radio bin schon lang ich nicht mehr froh. Und ich dachte hin und her, wie das wohl zu ändern wäre. Denn ein großer, schöner, neuer Apparat ist mir zu teuer. Und weil ich ein Bastler bin, setz ich mich gleich selber hin. Spulen, Sätze, Stufen, Schalter, Netztrafo und Buchsenhalter, 100 Meter Kupferdraht und ein Blitzschutzautomat, eine riesen Sperrholzplatte, Lötdraht und Antennematte, Kurzschlussbügel isoliert, dass den Röhren nichts passiert. Übertrager samt Membrane, dicke, dünne, große, kleine Knöpfe, Skalen samt den Seil, fertig ist der Unterteil. Während ich daran zu basteln, fällt mir ein, das wird ein Kastel. Das, was soll ich stückeln spielen? Die Idee macht mich ganz wild. Anschluss für den Plattenspieler, Bügeleisen, Butterkühler, Zentrifuge, Waschmaschine, alles ist in dem Kasten drin. Eine komplette Thermosflaschen, eine Maschine zum Geschirr abwaschen, Staubsauger und Telefon und ein Koffergrammophon. Nähmaschine und Kaffeekanne, Speicher für die Badewanne. Da ein Bad mit Jazzmusik ist für mich das höchste Glück. Während mit Küssen, Höhen, Sonne und einer Riesenplatzpatrone stell ich dann den Radio ein. Mensch, wird es ein Wirbel sein. Jazzmusik Musik aus allen Ländern, Töns von Platten, live und Bändern, Paraguay und Uruguay und auch Tschechoslowakei, München, Rom und Groß-Berlin, dazu geht die Waschmaschine, Schurige sind rote Rosen und ich bügel mir mein Hose. Alles schnurrt und kracht und summt, dass der Konsensator brümmt, dazu Töns vom Kasten raus, singen, pfeifen und Applaus. Sollt mir das zuwider sein, stell ich dann das Knöpferlein, dort wo drauf steht Platzpatron, bums und alles fliegt davon. Aber nein, ich hab mich geirrt, wissen Sie, was jetzt passiert? Äußerst durcheinander kaut und er tönt jetzt doppelt laut, heller ging der Troubadour, Nähmaschine steppt dazu und der Staubsauger schreckt, saugt die kurzen Wellen weg. Und jetzt scheppert's aus dem Kasten, einer malträtiert die Tassen, eine Violine kratzt, dass die Thermosflaschen platzt. Jetzt ist gar ein Bebop drin, ja, das freut die Waschmaschine. Und beim Richard Strauss und Kraus rinnt der Bordmanns Wasser aus. Und es klopfen und es läuten Nachbarn schon von allen Seiten, keiner hält den Wirbel aus. Feuerwehr steht schon vorm Haus und ein Arzt aus Egelfing hat's mit mir noch schnell einen Swing. Lebet wohl ihr langen Well, ich komm in der Gummizell. So ein Ra, so ein Ra, so ein Radio, mein Kind. Macht ein Gra, macht ein Gra, macht ein Krach, der ist bestimmt. Und die Leu, und die Leu kriegen immer nur. Und die Mo, und die Mo, und die Mo, sie spielt dazu. Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert. Was fällt einem hierzu ein? Mir fällt dazu ein, wie ich im Zirkus Krone am Mischpult saß und meine Lieblingskassetten über die große Anlage wiedergegeben habe, kurz bevor das Konzert losging. Ja genau, das Konzert der Spider Murphy Gang, deren Equipment ich zeitweise repariert habe, um mir mein Studium zu finanzieren, bis sie mit dem Song Skandal um Rosi so erfolgreich waren, dass sie mich nicht mehr brauchten. Und bestimmt haben auch viele andere unserer Hörer genau an diese Telefonnummer und an diese Musik gedacht, auch wenn mancher es vielleicht nicht zugeben wird. Ein witziges Lied, besser als das, was in diesem Sommer durch das Sommerloch ging. Laila ist ja ein sehr gutes Lied von Eric Clapton, über das andere sollte man dagegen kein Wort verlieren, was ich jetzt schon getan habe, ups. Doch es geht nicht um den Sinn von Musiktexten in diesem Beitrag, sondern um Telefonnummern. Das Lied der Spider Murphy Gang fand eigentlich fast jeder gut, außer den Leuten, die tatsächlich diese Telefonnummer hatten. Davon gibt es in Deutschland durchaus einige, denn das deutsche Telefonnummernsystem hat früher dreistellige, vierstellige und fünfstellige Nummern in Ortsnetzen gehabt und teilweise auch heute noch. Ja, es soll sogar eine Ortsnetze gegeben haben, die so klein waren, dass es bloß zweistellige oder einstellige Nummern gab. Der Gedanke dahinter war früher, Großstädte haben kurze Vorwahlen und dafür lange Nummern, damit man genügend Telefonnummern für die Großstadt hat, und bei kleinen Orten ist es genau umgekehrt. Auf den Wählscheibentelefonen war ja das Wählen ziemlich mühsam und da wollte man den Leuten so lange Telefonnummern nicht zumuten. Heute haben selbst kleine Orte mit langer Vorwahl auch noch lange Telefonnummern. In meinem Ort werden inzwischen beispielsweise siebenstellige Telefonnummern ausgegeben. Doch zwei Taxiunternehmen haben sich noch zwei vierstellige Nummern einbehalten. Taxiunternehmen tun das übrigens sehr gerne. In Berlin war früher 4711 die Nummer für die Taxizentrale, konnte man sich gut merken. Wie die Telefonnummer von der Taxizentrale heute in Berlin ist, weiß ich nicht. Die 4711 wurde ihnen weggeklagt. Es gibt da so einen Duftwasserhersteller in Köln, der das nicht mag, obwohl bei diesem die 4711 eigentlich die Hausnummer war und nicht die Telefonnummer. Doch er ging auf die Barrikaden, als ausgerechnet ein Kanalreiniger in Köln die 4711 von der Telekom bekommen hat. Das stank dann doch zum Himmel. In vielen kleineren Orten gibt es die 4711 für die Taxizentrale heute noch, beispielsweise in Bad Wildungen. In anderen Ländern hat man die Telefonnummern von vornherein auf einheitliche Länge festgelegt. In Frankreich sind es 8 Ziffern. Da weiß man dann gar nicht, was Vorwahl und was Nummer ist. Dem Telefonsystem ist das eigentlich auch egal. In Amerika hat man dreistellige Vorwahlen und siebenstellige Rufnummern. Und damit so etwas wie mit Rosi da nicht passiert, hat man für Songs, für Filme, für Krimis eine spezielle Vorwahl reserviert, die 555. Diese Nummern sind nicht wirklich vergeben und so erspart man Unbeteiligten Ärger. Wenn dann doch einmal ein Songschreiber sich nicht an diese Regeln hält, gibt es natürlich prompt großen Ärger. Die angegebene Telefonnummer 8675309 für Jenny funktioniert in Amerika in vielen Ortsnetzen und eine Vorwahl wurde ja nicht angegeben. Doch auch in Deutschland gibt es spezielle sogenannte Dramanummern, die eben in Medienproduktionen, ob jetzt Song, Fernsehkrimis oder auch das Video vom Field Day verwendet werden können. Diese hat die Bundesnetzagentur im Amtsblatt 721 vom 14.04.2021, kann man im Internet nachschlagen, aufgelistet. In Köln ist das dann zum Beispiel die 4710000 bis 999. Nein, nicht die 4711, die hat tatsächlich der erwähnte Duftwasserhersteller. Aber die 4710er-Nummern kann man beliebig hernehmen, um zu verhindern, dass der Fernseher-Zuschauer mal eben den Tatort anhält, was bei den heutigen Fernsehern ja gar kein Problem ist, und im Standbild versucht, die auf dem Telefon gewählte Nummer auszulesen. Zur Zeit der Neuen Deutschen Welle war man allerdings noch nicht so weit und deshalb herrschte bei manchem unglücklichen Telefonbesitzer Konjunktur die ganze Nacht. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. DARC Radio.

Im Endausbau sollen mehr als 30.000 Satelliten vor allem Regionen ans Internet anbinden, bei denen konventionelle Techniken unwirtschaftlich oder einfach unmöglich sind, wie abgelegene Wüsten und andere unbewohnte Landstriche. Um Internet über Starlink empfangen zu können, genügt ein relativ kleines Gerät, das in einer Art Koffer untergebracht ist und einfach nur im Freien aufgestellt werden muss. Jedoch, Starlink hat nicht nur Freunde. Die pure Anzahl der dafür nötigen Satelliten, nämlich 30.000 Stück, muss man sich schon mal genauer anschauen. Das sind nämlich mehr Satelliten als alle anderen zusammen. Und das verursacht zunehmend massive Probleme. Stau- und Umweltverschmutzung nun auch in der Erdumlaufbahn sozusagen. Massive Kritik über die Armada von Internetsatelliten am Himmel gab es vor allem von Astronomen. Die tausenden am Himmel entlangziehenden Satelliten verursachen eine Art Lichtverschmutzung, da sie vor allem kurz nach Sonnenauf- oder Untergang wie Leuchtspuren über den Himmel ziehen. SpaceX hat dieses Problem anerkannt und die Satelliten verkleinert und mit nicht reflektierenden Oberflächen ausgestattet, sodass diese Lichteffekte wenigstens mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen sind. Nicht aber so mit großen Profiteleskopen der Wissenschaft, die werden nach wie vor empfindlich gestört. Dass die Starlink-Satelliten die Astronomie vielfältig behindern, ist bekannt. Aber nun wurde auch noch eine weitere Störungsquelle entdeckt, die erhebliche Probleme verursacht. Es ist die Leckstrahlung der Bordelektronik. Das hat ein internationales Forschungsteam mit dem Radioteleskop LOFA herausgefunden. Bisher war man davon ausgegangen, dass vor allem die Kommunikationssignale der Satelliten astronomische Beobachtungen behindern könnten. Jeder der 30.000 Starlinks muss ja mit einer Bodenstation kommunizieren. Das ist schon problematisch genug. Die nun neu entdeckte Störquelle beruht darauf, dass die Bordelektronik ebenfalls jede Menge unerwünschte Aussendungen verursacht. Das ist ganz ähnlich wie hier unten auf der Erde. Millionen, ja gar Milliarden von zumeist unzureichend abgeschirmten elektronischen Geräten wie PV-Anlagen, Fernseher, Ladegeräte und LED-Lampen verursachen schon seit Jahren einen regelrechten Störteppich, unter dem vor allem Funkamateure massiv leiden. Dieser Effekt der Vermüllung des Frequenzspektrums hat nun auch den Weltraum erreicht. Da es so viele dieser Starlink-Satelliten gibt, mischen sich die unerwünschten Ausstrahlungen zudem. Es gibt dann Intermodulationen und ähnliche Produkte. Mit dem Low Frequency Array, das sich aus Anlagen in ganz Europa zusammensetzt, konnten demnach bei 47 von 69 beobachteten Starlink-Satelliten Störstrahlung zwischen 110 und 188 MHz nachgewiesen werden. Damit ist auch ein geschütztes Band zwischen 150 und 153 MHz betroffen, schreibt hierzu das Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Weil diese Art von Strahlung nicht durch die internationale Fernmeldegelung abgedeckt ist, verstoße SpaceX formal nicht gegen irgendwelche Gesetze. Das ist einfach eine juristische Lücke, die hier ausgenutzt wird. Wahrscheinlich noch nicht mal absichtlich. Wie die Forschenden des Max-Planck-Instituts weiter zu diesen Berichten bestätigen, hat bisher niemand Störstrahlungen und Interferenzen durch das elektrische Equipment im Weltraum auf dem Schirm. Es ist einfach neu aufgetaucht und wird zunehmend zu einem ernsten Problem. Offenbar lässt der Mensch kein Feld der Umwelt und Natur aus, indem er nicht einen Haufen Müll hinterlässt. Nun also ist der Weltraum dran. Die sogenannte Radioastronomie beruht auf dem Empfang extrem schwacher Signale aus dem Universum. Von Menschen verursachte Radiosignale oder eben die neu entdeckte Satellitenstörstrahlung können solche natürlichen Ursprungs um ein Vielfaches überstrahlen. Deshalb werden Radioteleskope an geschützten Standorten errichtet und bestimmte Frequenzbereiche sind auf der Erde für die Radioastronomie reserviert. Der rasche Auf- und Ausbau der Megakonstellationen wie Starlink stelle nun eine besondere Herausforderung dar, sagen die Forscher. Die juristische Arbeit und die Regulierung hinke den tatsächlichen Entwicklungen hinterher. Erst wenn neue, bisher unbekannte Probleme auftauchen, reagiere die Politik. Bisher gelten im All nicht die gleichen technischen und rechtlichen Vorgaben wie auf der Erde und zweitens seien bei jedem Teleskop inzwischen viele möglicherweise störende Satelliten im Beobachtungsfeld. Der negative Effekt dürfe demnach auch mit der wachsenden Zahl von Satelliten immer größer werden. Es müsse unbedingt daran geforscht werden, dass nicht bald auch im Weltraum irdische Verhältnisse eintreten und alles mit einem Rauschteppich überzogen wird, so das Max-Planck-Institut. Also immerhin erkannt hat man das Problem, also ist die Fachwelt schon aufgerüttelt. Es muss also daran gearbeitet werden, dass die Radioastronomie von derartiger unbeabsichtigter Strahlung geschützt wird. Nicht zuletzt ist ein störender Hochfrequenzteppich im All das Letzte, was wir brauchen können, denn damit werden auch die Nutzsignale von Satelliten möglicherweise zunehmend gestört. Das kann niemand wollen. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es hierzu auf Heise Online in einem Artikel vom 7.7.2023. Leider sind Störstrahlungen und Lichtverschmutzung nicht das einzige Problem bei Starlink. Was da sonst noch alles Unangenehmes passiert, das erfahren Sie gleich. Sie hören Radio DARC, Die tausende Starlink-Satelliten bringen Internet in die letzten Winkel der Erde und helfen somit sicherlich bei der menschlichen Entwicklung. Aber es ist eine Technik nicht ohne Nebenwirkungen, wie wir gerade gehört haben. Die Satelliten senden unerwünschte Störstrahlungen aus. Aber auch die Wettervorhersage stören sie empfindlich. Wie kann das sein? Wie das Magazin Heise Online in seiner Ausgabe vom 3.1.23 berichtet, stört die stetige wachsende Zahl von Starlink-Antennen mittlerweile auch Wettersatelliten. Das jedenfalls sagt der niederländische Satellitenexperte Ed Stoffelen vom Meteorologischen Institut KNMI. Er erklärt, dass die Signatur der natürlichen Strahlung von Wasserdampf für Wettersatelliten fast genauso aussehe wie das Funksignal einer Starlink-Bodenstation. Es gebe keine einfache Gegenmaßnahme und deswegen könnte es künftig notwendig werden, dass Gebiete mit vielen Starlink-Anwendern künftig von bestimmten meteorologischen Messungen ausgeschlossen werden müssen. Mehr Starlink-Schüsseln würden dann deutlich ungenauere Wettervorhersagen nach sich ziehen. Das Problem äußere sich folgendermaßen. Starlink-Nutzer auf dem Boden werden von Wettersatelliten als helle Punkte wahrgenommen. Die von den kleinen SAT-Schüsseln ausgehenden Signale haben die gleiche Wellenlänge wie Wasserdampf und werden irrtümlich als solche erkannt. Wettersatelliten melden auf diese Weise das Vorhandensein von viel Wasserdampf in der Luft, beispielsweise wie bei einem Gewitter in feucht-schwüler Luft. In Wirklichkeit ist das aber gar nicht so und die Rechner in den meteorologischen Instituten interpretieren diese Beobachtungen falsch. Gleichzeitig seien für die Wettervorhersagen vor allem auch Messungen über dem Meer und am Nordpol nötig. Genau dort werde Starlink immer häufiger genutzt, weil es dort keine klassischen Internetanbindungen gibt, etwa auf Schiffen, Bohrinseln und Forschungsstationen. Das Problem betreffe deswegen nicht nur die Niederlande, sondern alle Staaten, zitierte das Online-Portal in seinem Bericht. Hinzu komme, dass außer noch mehr Starlink weitere alternative Dienste für das Satelliteninternet geplant sind. Das Problem könnte dadurch immer größer werden. Unter Meteorologen und Meteorologinnen herrscht daher große Besorgnis. Wir können hier bei der Radio DARC-Redaktion das Fazit ziehen, dass das angeblich so fortschrittliche Starlink offenbar auch massive Risiken und Nebenwirkungen hat. Das Dumme ist, die Probleme werden erst als solche erkannt, wenn sie erstmals beobachtet werden. Im Vorfeld und bei der Planung hat sich offenbar niemand ausreichend Gedanken darüber gemacht, was passieren kann. Nun muss man retten, was zu retten ist. Es ist völlig unrealistisch anzunehmen, dass die Firma SpaceX ihre milliardenschwere Investition stoppt oder gar abschaltet, nur weil es dann wieder genauere Wettervorhersagen gibt. Prophylaxe und vorausschauendes Handeln wären hier der deutlich bessere Weg, anstatt im Nachhinein der Eindämmung hinterherzuhetzen. Vielen Dank für Ihr Interesse, Eva Maria, DG9 MFG. Going nowhere on the mantle. Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Die Urlaubszeit ist momentan in vollem Gange und wir bei Radio DARC erhalten sehr viele Empfangsberichte von unseren Hörerinnen und Hörern, die uns europaweit auch in den Ferien empfangen können. Vor allem die 31-Meter-Bandfrequenz 9670 kHz ist in Italien, Griechenland und in der Türkei gut zu hören. Die 6055 klappt auch in Skandinavien recht annehmbar. All dem zugrunde liegt die Wellenausbreitung, die Reflexion der Kurzwellen an der Ionosphäre, wozu kein Internet oder andere Infrastruktur nötig ist. Einfach Kofferradio auspacken, abstimmen und das war's. Den aktuellen Zustand dieser natürlichen Ressourcen erläutert uns nun wieder unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Die relativ ruhige Sonne hat sich auch in der letzten Woche zunächst fortgesetzt. Die Flare-Tätigkeit war also moderat mit ausschließlich C-Flares. Der solare Flux sank bis auf 146 Einheiten. Am Mittwoch kam der Abwärtstrend dann zum Stillstand, nachdem zwei neue aktive Regionen am Ostrand der Sonne erschienen waren. Die Flare-Tätigkeit stieg wieder an und eine der beiden Regionen produzierte auch sogleich ein M-Flare, das erste seit zwei Wochen. Das Erdmagnetfeld blieb die Woche hindurch weitgehend ruhig. Die Neuigkeit kommt von der maximal nutzbaren Frequenz. Da zeichnet sich nämlich jetzt ab, dass die Chemie der Ionosphäre damit begonnen hat, von Sommer auf Herbst umzustellen. Dadurch ändert sich das Gasgemisch in der F-Region hin zu Bestandteilen, die sich leichter ionisieren lassen. Für dieselbe Strahlungsmenge gibt es dann mehr Ionisation. Zusammen mit der abnehmenden Tagesdämpfung gleicht das den Effekt der geringeren Sonneneinstrahlung durch die tiefstehendere Sonne tatsächlich mehr als aus. Und das merkte man, wie gesagt, bereits in der letzten Woche. Mittags und zum Sonnenuntergang stieg die maximal nutzbare Frequenz über Mitteleuropa regelmäßig bis zum 10-Meter-Band an. 12 und 10 Meter öffneten daraufhin für die ein oder andere Stunde. 15 Meter war endlich wieder ein Band für den ganzen Tag und nachts reichte es, um das 20-Meter-Band rund um die Uhr offen zu halten. Sporadik E flackerte ab und an nochmal auf. Am Dienstag gab es nochmals eine lange Öffnung auf 6 Meter, in die sich auch eine Prise transäquatoriale Ausbreitung Richtung Südafrika mischte. Transäquatoriale Ausbreitung, oder kurz TEP, ist eine besondere Ausbreitungsform für Signalwege, die etwa in Nord-Süd-Richtung den Äquator kreuzen. Davon gibt es zwei Varianten. Die häufigere Nachmittags-TEP ist eine Spezialität von 6 und 4 Meter, während die Abend-TEP deutlich höhere Frequenzen erreichen kann. Sehr selten sind sogar Verbindungen auf 70 cm damit möglich. Dafür sind diese Signale sehr schwundbehaftet, oft verzerrt und zudem frequenzverschoben.